WDR 5 Erlebte Geschichten. Maria Hedberg, 1936 in Schirgiswalde, einem kleinen Ort bei Bautzen, geboren, hat bis Ende der 1960er Jahre in der DDR gelebt, widerwillig. Denn als der Schwede Stig Hedberg die DDR besuchte, verliebten sich die beiden sofort ineinander. Was verboten war, denn Stig kam aus dem nichtsozialistischen Ausland. Maria Hedberg ließ nicht locker. Sie wurde die erste Frau der DDR, die einen Mann aus einem nicht-kommunistischen Land heiratete. Nach einer wahren, langen Leidensgeschichte, bei der zum Happy End im wahrsten Sinne des Wortes schließlich die Schwangerschaft der DDR-Bürgerin zählte. Die aber hätte den Fall bald noch einmal zusätzlich erschwert, weil Kinder grundsätzlich zur DDR gehörten. Aber auch diese Klippe überwand Maria Hedberg. Die Rentner durften ja nach dem Westen 12 Tage. Wenn die nicht wiederkamen, dann sparte man ja die Rente ein. So einfach war das. Deshalb durften Rentner nach dem Westen fahren zu ihren Verwandten. Und die brachten ja nun Sachen mit, die sehr begehrt waren. So hatte eine Rentnerin eine Burda-Modezeitung um den Körper gebunden. Und die durfte meine Freundin, die Sekretärin war beim Chefarzt da in Bautzen bei dem einen, die durfte die mal borgen. Und da war eine Briefbrücke. Ein junger schwedischer Mann, der im Militärdienst war, suchte eine Deutsche zum Briefwechsel. Und die Traudel gleich geschrieben an den Ulf. Und von den Briefen haben wir gelebt. Der Ulf fuhr nach Mallorca und schickte Ansichtskarten. Oh, das haben wir alles auf dem Bus früh gelesen, hat der Ulf geschrieben. Und die Andrea, die Traudel und ich, wir besaßen zusammen den Ulf. Die waren aus Schirgiswalde und waren Sekretärin bei Chefärzten und ich war bei der Kinderärztin. So, was wir drei nicht wussten, war nicht wert zu wissen. Wir wussten alles. Dann wollte der Ulf gern zu Besuch kommen, sagt die Mutter, kommt nicht in Frage in Schweden. Da ist überhaupt keine Moral, die waren nackt und so. Durfte er nicht kommen. Und dann das Jahr drauf hatte ich dann eine Reise gekriegt beim Reisebüro, eine begehrte 12 Tage Bulgarien am Schwarzen Meer. Herrlich. Ja, und dann kam der Ulf das Jahr drauf. Ich fragte meine Eltern, da kommt ein Schwede, mit dem die Traudel Brief wechselt. Darf der bei uns schlafen? Der kann ja mein Zimmer kriegen, ich bin ja in Bulgarien. Und er sagte, jetzt macht der Moral keinen Abbruch, ich bin ja weg. Dann kam der Ulf, so ein langer, schmaler mit Sommersprossen und roten Haaren. Da denke ich so, ha, so sind Schweden aus. So, und schicke Kleidung. Und na, ich habe ihn begrüßt. Und dann bin ich nach Bulgarien. Und wo ich von Bulgarien heimkam, denke ich, oh Gott, hoffentlich hat sich der Schwede ordentlich aufgeführt. Meine Eltern sind so streng. Und ich komme nach Hause, ja, und wie war's denn mit dem Ulf? Oh, meine Eltern kriegten Tränen in die Augen. Oh, der Ulf. Der Ulf war hier, dann kam eine Weile nichts und dann kamen meine Brüder und ich. Der Ulf war, oh. Hausschlüssel hat er gekriegt und alles. Das Jahr drauf, ich weiß, dass ich bei der Traudel vorbeikomme. Was steht da? Ein schwedisches Auto. Schwedisch registriert, denke ich. Ich werde verrückt. Ist der Ulf da? Und ich rufe hoch von draußen, sagt sie, Mensch, komm hoch. Und da sitzt der Ulf, der hatte sein Ingenieur gemacht, sein Studium abgeschlossen und hat einen Studienfreund, den Stig, meinen Mann, mit. Und Stig wollte mit Ulf nach Worms dann, weil Stig war Leichtathlet und hatte auch in Deutschland, in Berlin, hat er da sogar irgendwie einen Preis gekriegt. Und er hatte in Worms Sportfreunde, überall in Deutschland. Und hatte sich da schon bestimmt damals, wenn ich mal heiraten sollte, dann eine Deutsche, keine Schwedin. Und mein Vater sagt, wo wohnt ihr denn? Ja, im Zelt. Habt ihr euch schon einschreiben lassen und bezahlt? Ja, na, dann ist gut, da bleibt er hier. Wir machen es nicht, sagt er zu meiner Mutter, das Gästezimmer ist in Ordnung, ja. Ja, dann bleibt mal bei uns, ihr könnt dann in den Kohlendreck wohnen. Und da ist das passiert. Da haben wir uns verliebt. Ich meine, das ist dann erst langsam so geworden, aber wir hatten sofort Sympathien füreinander. Und meine Eltern hatten ihn auch sehr gerne. Mein Mann, das war so ein gutes Verhältnis. Und dann haben wir uns beschlossen zu heiraten. Da fing der Zirkus an. Nämlich, Es war verboten, mit nicht sozialistischen Ausländern, aber mit sozialistischen ging es auch nicht gut. Und dann haben wir uns verlobt zu Ostern mal und dann ging der Zauber los mit diesen Aufgeboten. Dann haben sie mich von Bautzen angerufen, gesagt, abgelehnt. Und ab und zu musste ich mal zum Verhör nach Dresden. Die Frau durfte nicht mit mir sprechen ohne Zeugen. Ich musste immer Polizei dabei sein und jemand auf so einer alten Schreibmaschine alles schreiben, was ich sage. Dann war ich mal in Bautzen bestellt und die hat mich rausgeschmissen, die Polizei. Da wollte ich ein Visum haben nach Prag mit meiner Mutti und meiner Tante wollte ich fahren. So eine Busreise, das ist näher als Berlin, Prag. So bloß so eine Tagesfahrt. Nee, durfte ich nur. Und dann sagt, ich soll verschwinden, wenn die den Namen Bär hören, dann kommt dann schon der kalte Kaffee hoch. Und das, wo die Leute saßen auf Bänken und warteten. Also, da habe ich gedacht, na, euch werde ich es auch noch mal geben. Und dann muss ich wieder mal zu so einer hohen Partei kommen. Und da hat er gesagt, ich sollte endlich einsehen und jetzt wird die Verlobung aufgelöst, hat er gesagt. Gucke ich dann an und sage, ich sehe, Sie haben einen Trauring anstecken. Sagen Sie mal, war das Herzenssache oder Parteiauftrag? Da hat er mich rausgeschmissen. Der wurde rot-blau. Raus, raus und lassen Sie sich hier ja nie mehr sehen. Dann habe ich die Tür wieder aufgemacht und hatte den Pass in der Hand. Und dann habe ich gesagt, ich komme noch einmal, wenn ich dann den Pass abgebe. Pang! Habe ich die Tür zugemacht. Ja, ich habe gedacht, ich kann nichts mehr verlieren. Ich werde mal sagen, mit der Hochzeit. Das war so. Die haben auch immer gesagt, das ist verboten. Sie dürfen nicht heiraten, das wissen Sie. Und die Frau in Dresden, die war eigentlich nett, also korrekt zu mir. Von Bautzen, die mussten das bestimmen und die konnten nichts anderes sagen als nein. Und da habe ich gedacht, da muss dann noch einen anderen Weg gehen. Wenn man verheiratet ist, war ein DDR-Gesetz. Die mussten garantieren, das Gesetz zum Schutze der Familie. Und da hätte ich rausgekommen. Und da habe ich zum Stieg gesagt, weißt du, was wir diesmal machen? Du gibst den Antrag für die Ehe zum Außenministerium, zum Schwedischen. Dass das nach Berlin geht und ein Agent diese Papiere persönlich beim Innenministerium der DDR abgibt. Dann hat er das so gemacht. Und weißt du was? Krieg ich doch von Berlin einen Brief. Das Aufgebot und der Antrag ist angekommen. Sie bekommen Bescheid vom Polizeiamt Bautzen. Ich rufe an, Stieg, hast du ein Visum? Ja, komm nach Berlin, wir müssen uns sehen. Ist auch gleich gekommen. Da habe ich den Brief so zusammengefaltet, dass man den Namen, den Stempel und die Unterschrift sah, aber nicht den Inhalt. Und dann kam Stieg, sag ich so, jetzt nimmst du deinen schwedischen Pass in die Hand, immer schön. Ich nehme den Brief und halte meinen Pass drunter. Und dann lass ihn bloß ein bisschen vorgucken. Sage nichts, lass mich das machen. Jetzt oder nie. Wir kommen dahin, erste Tür, zwei mit Gewehr. Halt! Ja, guten Tag. Wo wollen Sie hin? Stieg zeigt seinen Pass vor, schwedischer Pass. Und ich zeige den Brief und sage, hier zu diesem Herrn sollen wir. Durften wir durch. Kam ein Zimmer, standen zwei mit Gewehr innen und haben auf die Leute geguckt, die da saßen. Ich sagte zu Stieg, hier sind wir richtig. Jetzt geht die Tür auf, steht da ein Herr im Anzug und sagt, Frau Bär und Herr Hedberg oder so. Jedenfalls kamen wir rein in ein super Zimmer, groß und flott eingerichtet, Herr im Himmel. Hinter diesem riesen antiken Schreibtisch saß ein Mann. Können Sie mir mal sagen, wie Sie hier reingekommen sind? Ach, ich sag, das war einfach mit einem Brief von Ihnen. Wieso? Na, ich hab das so, dass wir zu Ihnen möchten. Ich hatte ihn so zusammengefaltet und ich hielt dann so vor. Ja, und unsere Pässe. Der hat gelacht. Sagte, das kann nicht wahr sein. Ja, sag ich, aber jetzt sind wir hier. Und ich möchte einen Antrag stellen, dass wir endlich heiraten dürfen. Das ist der 12. Versuch. Dann guckt er mich so groß an und sagt, ich werde Ihnen mal sagen, weil Sie persönlich bei mir waren und den Antrag gestellt haben, muss in diesem Fall das Innenministerium in Berlin die Entscheidung treffen und nicht Bautzen. Vielen Dank, sagt er, Sie kriegen Bescheid. Nächsten Tag ist Dietner aus und ich zurück und denke, ja, jetzt wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Und dann kommt schon der erste Anruf, musste ich nach Dresden. Und dann bin ich zum Chefarzt wieder, sage ich. Ich habe ja noch bei Überstunden und ich arbeite dann ganz fleißig, wenn ich zurückkomme. Ich muss wieder mal nach Dresden mal sehen. Und bin ich dahin, da komme ich in so ein feines Zimmer, so in Stielmöbel und dicker Teppich. Und da kam man auf mich zu und sagte, Müller, und hat er gesagt, ich habe mal einige Fragen an Sie zu stellen. Hat er so einen dicken Leitsordner gehabt, das waren meine Papiere, der war voll. Ich denke, mein Gott, was hat er da? Und dann hat er so geblättert, sagt er, ja, Ihr Verlobter kommt also als Monteur in die DDR und da haben Sie sich kennengelernt. Ich sage, das ist doch kein Monteur. Mein Verlobter ist Ingenieur, arbeitet in Schweden und wenn er in die DDR kommt, kommt er als Gast zu meinen Eltern, weil ihnen das Haus gehört und da wohne ich. Nee, das stimmt nicht, was Sie lesen da. Sie sind also Krankenschwester. Ich? Sag, ich habe nicht mal einen roten Kreuzkursus. Da hat er geschrieben, dass ich Krankenschwester bin. Und so ging das. So ging das. Hat er mich gefragt, haben Sie Feinde? Weil das stimmte ja nichts. Nee, sag ich, habe ich nicht. Er sagte, das ist merkwürdig. Ich bin froh, dass ich Sie zuerst gesehen habe. Ich bin nämlich auf dem Weg, ich komme von Berlin und bin auf dem Weg nach Bautzen. Und da habe ich gedacht, ich bestelle Sie nach Dresden. Ich möchte mal zuerst mit Ihnen sprechen. Und dann in Bautzen mit den Behörden. Dann habe ich in Dresden diese Frau angerufen. Wie ist das denn nun? Wissen Sie was? Und da sagt sie, das kann doch nicht wahr sein. Haben die von Bautzen nicht angerufen? Nein. Sagt sie, ah, das ist ja unverschämt. Wissen Sie was? Sie waren immer so höflich und alles, haben nie Zehen gemacht. Und jetzt muss mal Schluss sein. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Sie dürfen heiraten. Was? Die Genehmigung ist in Bautzen und die haben also nicht angerufen. Aber jetzt wissen Sie es. Und wenn die dann anrufen, stellen Sie sich dumm. Sie wissen nichts. Nee, sag ich, weiß ich nichts. Aber sagt sie, da können Sie schon anfangen, die Hochzeit vorzubereiten. Ich bin am Telefon zusammen, mein Kopf auf die Arme. Ich habe gedacht, ist das wirklich wahr? Ist dieser Albtraum zu Ende? Und meine zwei Arbeitskameraden, die ja eingesetzt waren, wir haben immer noch, wir treffen uns und telefonieren und machen nach all den Jahren. Die haben beide geweint und die Johanna nahm mich in die Arme und sagt, ach Maria, das sind ja solche Schweine. Aber lass dich bloß nicht kaputt machen von denen. Das sind doch Verbrecher. Da drehe ich mich rum und sage, wisst ihr was, ich darf heiraten. Wir haben gejubelt. Dann haben sie von Bautzen angerufen. Wahrscheinlich hat die Frau angerufen. Also, Frau Lambert, das hätte man nie von Ihnen gedacht, dass Sie uns so anschwärzen beim Innenministerium. Die haben richtiges auf den Kopf gekriegt. Wir sind immer höflich und anständig zu Ihnen gewesen. Ach nee, sag ich so. Ach nee. Ja, Sie dürfen heiraten. Ich habe Stieg angerufen. Stieg, komm sofort. Bring ein paar Rosen mit Das war im Februar. Hier gibt es keine Blumen. Ich möchte ein Rosenbukett haben. Wir machen es halt so. Das war vielleicht Mittwoch. Freitag heiraten wir standesamtlich und Dienstag kirchlich. Hast du so viel Urlaub? Ja, das kriegen wir hin. Wir haben anderes schon hingekriegt. Und das hat alles hingehauen. Da haben die angerufen von Bautzen. Ach, wir möchten nur wissen, wie viele Personen ungefähr kommen. Die Eheschließung ist im Audienzsaal der Ordensburg in Bautzen. Ich denke, oh Himmel, hilf lenken. Und ich sage, und wie viele Personen kommen? Ich sage, zwei. Mein zukünftiger Mann und ich. Sie sind ja einige da im Büro. Da kann vielleicht jemand so freundlich sein und als Zeuge aufstellen. Wir sind winzig. Dorthin standen Fräschen. Im Winter Fräschen, hatte ich auch noch nie gesehen. Und auf einer Schallplatte spielten sie Ave Maria. Ich gucke uns die ganze Zeit. Und guck mich bitte nicht an. Da kriege ich so einen Lachanfall. Ich kann mich nie wieder beruhigen. Das ist mir der größte Zirkus hier, den ich je erlebt habe. Ja, und dann kam am Dienstag die kirchliche Hochzeit und das war was ganz anderes. In der Fleischerei, was möchtest du haben? Ich sage, ja, wie bei meinen Taufe und Erstkommunion, gespickte Rinderfilets und gebückelte Ochsenzunge und Beinmerkknochen für die Suppe. Ich habe alles gekriegt, obwohl es das eigentlich gar nicht gab. Aber das war der Sohn meiner Patentante, der die Fleischerei hatte. Alle haben gemacht und ich hatte ein weißes Kleid, haben die mir genäht. Ja, es war ganz toll. Und Sonnabend vorher, da kommt der Chefarzt mit seiner Frau, die halten das Auto an, er steigt aus. Und da sage ich, Herr Schäfer, darf ich Ihnen meinen Mann vorstellen? Der war bald von einem Auto überfahren worden, der landete in der Schnee, so ein Schneehaufen, da ist ja eng in Schirgeswalde, wenn viel Schnee ist, und sagte, das ist das Schönste, was ich seit Jahr und Tag gehört habe. Und dann war die Hochzeit, die Kirche war so voll, die war so voll, und ein großer Chor. Und unser Pfarrer war zum Tode verurteilt unter Hitler als Priester und hat das Konzentrationslager Dachau überlebt. Ist dann geflohen am Ende mit irgendwelchen Hilfen. Ich habe gedacht, die Predigt, die höre ich heute noch. Der lebt noch, der ist 102 Jahre. Alle kennen das alte Volkslied. Es waren zwei Königskinder. Die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Und es war nicht, stand auf der Kanzel, es war nicht das Wasser der Ostsee, es war dreckige Politik, die bestimmt, ob man heiraten darf oder nicht. Und ich wusste doch, dass die Spitzel hinten stehen, die Stasi. Und dann, wo ich rauskam, standen alle von der Poliklinik in ihrem weißen Kittelnspalier. Also es war eine Hochzeit, ganz tolle. Das war wie so eine Manifestation. Und dann hat eine Opernsängerin Schuberts Ave Maria als Abschluss gesungen. Das war ein Geschenk von meinen Freundinnen und meine Arbeitskollegin. Die eine sagte, als dass die Kirchenbänke nicht weggeschwommen sind, das hat mich gewundert. So viel Tränen sind noch nie in der Kirche geweint worden, gleichzeitig. So, es war eine Erleichterung. Jetzt, sagt der Chefarzt, der hatte solche Röntgenaugen, da war ja auch Röntgenarzt. Da war ich allein, ich sagte, warum haben Sie denn das Fenster auf? Es war März, ne? Ja, ich habe immer ganz frische Luft. Also, sagt er, ich wundere mich manchmal. Sagt er, wissen Sie was, jetzt machen wir einen Test, ob Sie in anderen Umständen sind. Da habe ich gesagt, ach, na, so schnell geht es ja noch auch wieder nicht, das glaube ich nicht. Und die DDR brauchte Kinder. Das war das große Kapital. Vergrößert die Einwohnerzahl wird. Die waren ja so viel abgehauen. Ich hatte Besuch, da kommt er rein, in meinem Arbeitszimmer da. Und da hat er mir so ein gelbes Papier hergelegt. Sagt er, ja, und hier Frau Hedberg, dass Sie das beachten. Ja, und da stand drauf positiv. Ach, na so, was sage ich zu ihm? Zum Chefarzt, ja. Und er sagt, Ja, das sieht man. Und ging. Und dann kam er wieder, wo ich allein war. Und dann sagt er, ich habe schon Wege eingeleitet. Nächste Woche bekommen Sie eine Sekretärin. Und vor allen Dingen gehen Sie nicht mehr so viel in Treppen. Der wollte nicht, dass wenn mein Bauch wächst, dass das jemand sieht. Und musste ich die Ausreise beantragen. Und dann musste ich dann zu dem Vogel kommen, Wolfgang Vogel, zu dem Rechtsanwalt. Man sagt, das war der Advokat des Teufels. Der hat die Leute verkauft, damit der Honecker Geld kriegt für Waffen. Und aber meist politische. Das ging um Westdeutsche, die politisch verurteilt wurden. Die wurden freigekauft und in Bussen rüber transportiert. Und da bin ich dahin. Und da sah ich den Mercedes stehen, denke ich, diesmal ist der hohe Herr im Haus. Und da kommt ein sehr eleganter, braungebrannter Mann im schicken Anzug rein, guckt sich um im Wartesaal und sagt, Frau Hedberg, ja, kommen Sie bitte mit. Dachte ich, ach, das muss er sein, der große Mann. Und nimmt mich mit in ein Zimmer, auch ganz toll eingerichtet, sogar ein Pudel, ein kleiner schwarzer Pudel. Und dann hat er dann noch am Telefon was gesprochen und dann sagt er so, Frau Hedberg, also, jetzt will ich wissen, wieso Sie verheiratet sind. Sie sind der erste Fall in der DDR, der sich mit einem nicht-sozialistischen Bürger verheiratet hat. Wie ist das zugegangen? Sag ich, ach, das war ganz einfach, das war 12. Aufgebot. Da kam auf diese Idee, dass ein Agent von der schwedischen Botschaft die Papiere zum Innenministerium bringt. Und da, das wussten wir nicht, musste in Berlin der Entschluss gefasst werden und nicht in Bautzen. Da guckte mich so an und sagte, na sagen Sie mal, hier kann man noch allerhand lernen. Also, dass ich so gerissen war mit diesem Brief. Ne? Und da sagt er, ja, und nun? Sag ich, und nun habe ich einen großen Kummer. Wieso? Ich bin schwanger. Hat er so gesagt, ich soll aufstehen. Und ist mit mir in den Garten gegangen. Also war er auch abgehört. Und er sagt dann, sagen Sie mal, wie viel wissen das denn? Wird Ihnen schlecht und so und bei der Arbeit? Ich gucke, das kann ich mir nicht leisten. Ich sage, ja, der Chefarzt weiß es, der ist auf die Idee gekommen, einen Test zu machen. Nein, das weiß niemand. Und da hat mich der Vogel so umarmt, um die Achseln genommen und mich so an sich rangezogen. Und er sagte, Frau Hedberg, Sie haben so viel durchgemacht, so viel gelitten. Jetzt denken Sie nur an sich und an das Kind. Und den Rest, das mache ich. Ja, und dann kam ein Anruf schon vom Polizei, ich soll unmittelbar die DDR verlassen. Ha. Und da kam der Chefarzt, auch der Frauenarzt, die hatten eine Besprechung, wie ich reisen soll. Ob mit Flug, wegen dem Kind. Und dann sagt er, nein, es ist besser, die haben beschlossen, Stieg soll mich mit dem Auto holen. Und ich soll weinen, wenn mir danach ist. Ich habe ja eine Schulter, an die ich mich lehnen kann. Und ich soll nicht irgendwie was unterdrücken, Gefühle unterdrücken. Und dann, als wir auf der Fähre waren, von Sassnitz rüber nach Trelleborg, da habe ich zu Stieg gesagt, weißt du was, jetzt muss ich mal hochgehen auf die Fähre. Aber du darfst nicht mitgehen, ich muss das alleine machen. Und da bin ich hoch und habe zurückgeguckt und da war ein Gewitter, kam hoch, schwarzer Himmel, sehr passend. Und da habe ich bloß so laut gesagt, adieu, du dreimal verfluchtes Vaterland, du siehst mich nie wieder. Da war ich das los. Die Liebe zu einem Schweden oder die unendliche Geschichte der Maria Hedberg zur Ausreise aus der DDR. Heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, eine Sendung von Tini von Poser. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.